So, Moment, da ist wieder dieser Typ. Hi, hier ist Hobel, wer ist da? Ja, hallo, ist wieder Anus. Wer? Anus. Anus, hi, Baby. Ja. Was machst du, mein Schatz? Ja, ich weiß alles, ich denke an dich. Ja? Ja. Und ist er schon schön hart, mein Engel? Oh, ja. Ja? Sehr. Komm, gib mir ein bisschen von deiner Stimme. Komm, gib's mir, Baby. Ja, gib's mir. Oh ja, komm. Siehst du? Oh ja. Wo wohnst du? Oh Baby, ich wohne in Hamburg. Komm schon her, ich fick dich. Lass uns treffen. Oh ja. Oh. Wer kann helfen, Mann, du Schwein? Und ich leg jetzt auf, Mann. Hey, Mann. Kannst du fick eine Kuh oder einen Hund? Hast nichts Besseres zu tun? Ruf jemand anders an, du Schwein, Alter. Du Schipasti. Willst du Stress oder was? Ich liebe dich doch. Ja, ich... Oh. Ich stecke mir gerade ein Dildo rein. Ja? Ey, Anus, wie alt bist du eigentlich? Ein Baby, ich bin 15. Echt? Und so ein Schwein schon, Digga. Ey, ich bin noch Jungfrau. Nee, okay, Anus, mach's gut jetzt, ja? Tschüss! Mann, ich sag ja, du warst ja gerade echt mal voll in deinem Element. Halt's Maul, Mann.